Hey, Präsident, dein Volk stirbt, die Menschen hungern und leben wie die Hunde. Und du lässt deine Polizei auf sie los. Musikalisch gesehen hat er in Tunesien den Jasmin gesät, der Rapper El General. Sein Song Reis le Bled kursierte schon vor Ben Alis Sturz im Internet. Eine schonungslose, eine wütende Abrechnung mit Ben Ali. Dem Rapper bescherte der Track eine grauenvolle Zeit im Knast. Aber er war auch der Funke, der in den Köpfen vieler junger Tunesier die Empörung erst so richtig angefacht hat. Heute fürchtet sich keiner mehr vor Ben Ali. Sie schreiben, sie machen Filme, sie lachen über ihn. So wie auf dem Campus der Technischen Universität von Tunis. Ein Student mimt den Ex-Präsidenten, der jammernd davon schwärmt, wie schön es doch war als Diktator auf den Hügeln von Karthago. Und der dann den Satz sagt, den der echte Ben Ali niemals über die Lippen gebracht hätte: Es lebe das freie, das demokratische Tunesien. Ein grandioser Triumph. Facebook und Twitter haben dafür gesorgt, dass der Hörsaal der Uni voll ist bis unters Dach. Die Menge ist begeistert, feiert die Helden der Revolution und sich selbst, das neue Gemeinschaftsgefühl. Der Informatikstudent Walid staunt immer wieder, wie rasend schnell sich seine Generation verändert hat. Alles ist anders. Die jungen Leute interessieren sich plötzlich nicht nur für ihr Studium, für den Sport oder für Partys. Sie engagieren sich, organisieren Demos, haben kreative Ideen. Kein Vergleich zu früher. In Tunis bewaffnen sich immer wieder Studenten mit Besen und kehren symbolisch die Avenue Bourguiba. Eine klare Ansage. Die Jungen kommen, um aufzuräumen. Alle wollen dabei sein, ihr Bestes geben, Verantwortung übernehmen. Zu Ben Alis Zeiten haben sie sich wertlos gefühlt, sagt Seba, die Maschinenbau studiert. Nun hätten alle jungen Leute dringenden Nachholbedarf, was den Umgang mit Freiheit angeht. Es ist nicht einfach zu begreifen, was gerade geschieht. 23 Jahre haben die Menschen in diesem Land keine Luft bekommen. Und jetzt ist es, als ob der Vogel aus seinem Käfig herausfliegen kann und noch nicht weiß, wie er das schaffen soll. Der Vogel muss ein paar Schritte Anlauf nehmen und wir brauchen viel Mut. Oui, il faut beaucoup de courage. Eine ordentliche Dosis Mut verabreicht ein Musiker Ben Diaman bei seinen Konzerten. Unter Ben Ali konnte er nur im Untergrund spielen, bei geheimen Auftritten vor einer Handvoll Leuten. Heute kommen Tausende, um das Energiebündel mit der Baseballkappe und den politischen Texten auf der Bühne zu erleben. Natürlich werden Konzerttermine getwittert und mitsingen kann sowieso jeder. Das ist der Wahnsinn, das ist die pure Energie. Und ich trage meinen Teil dazu bei, dass diese Kraft die Leute auf ihrem Weg in ein neues Land weiterbringt. Cette Energie aux jeunes pour pouvoir poursuivre le chemin. Ben Diaman warnt alle, die glauben, dass die jungen Tunesier nur kreative, aber letztlich harmlose Revolutionspartys feiern wollten. Diese Generation lasse sich nicht mehr einwickeln und ihre Künstler schon gar nicht. Wenn die Politiker nicht Kurs halten, dann werden wir eben etwas nachhelfen. Dafür sind wir schließlich da. Es liegt an uns, an der jungen Generation, dieses neue Tunesien aufzubauen. C'est à nous l'avenir, c'est à nous de construire des choses.